Lição 14. No centro comercial. 1. Turnschuh. A sapatilha. Schaufenster. A montra. Ich sehe schon. Estou a ver. Die dort, in der femininen Form plural. Aquelas. Schuhgröße. O número. Schuhe, Socken, Strümpfe, Handschuhe, anziehen. Calçar. Bitte schön. Wörtlich, hier haben Sie. Aqui tem. Anprobieren. Experimentar. Sie passen gut. Estão bem. Eng. Apertado. Größer. Maior. Die da, in der femininen Form plural. Essas. Weit, breit. Largo. Diese hier, in der femininen Form plural. Estas. Zwei. Schuh. O sapato. Sandale. A sandália.